Willkommen zur heutigen Ausgabe, in die wir mit Musik von Adolf Pfanner starten, mit Kammermusik aus seiner Feder, mit seinem Streichtrio Opus 47 und vier Sätzen, gespielt von Adolf Schmidt, Fritz Ruf und Josef Rottenfüßer im Juni 1962. Thank you. Musik von Adolf Pfanner. Das war sein Streichtrio Opus 47 mit Adolf Schmidt, Fritz Ruf und Josef Rortenfüßer. Wir erweitern um ein weiteres Streichinstrument für das Quartett von Jan Müller-Wieland mit den Sätzen geheim, strikt, bescheiden und erregt. Ein Mitschnitt eines Konzerts vom Juli 1993 in Eichstätt im Spiegelsaal der Residenz. Zu Gast war das Budapester Kellerquartett. Thank you. Thank you. Thank you. Jan Müller-Wieland komponierte dieses Streichquartett. Wir hörten es gespielt 1993 vom Kellerquartett Budapest, zu Gast in Eichstätt. Im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 steht im Mittelpunkt der kommenden knapp 20 Minuten das Fagott und damit Karl Kolbinger. Karl Meister dirigiert die Münchner Philharmoniker und von ihm stammt auch das Konzert Opus 33 in drei Sätzen. Thank you. Thank you. Musik von und mit Karl Meister. Von ihm stammte dieses Fagottkonzert Opus 33 und er dirigierte in dieser Aufnahme vom August 1954 die Münchner Philharmoniker. Solist war Karl Kolbinger. Johannes X. Schachtner ist unser nächster Komponist hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Wir hören seine symphonische Etüde für Ensemble in 7 Sätzen Transform. Hören Sie das Jugendensemble für Neue Musik Bayern unter der Leitung des Komponisten im Juni 2019 in der Hochschule für Musik Würzburg. Thank you. Thank you. Das waren 7 symphonische Etüden von Johannes X. Schachtner unter dem Titel Transform, gespielt vom Jugendensemble für Neue Musik Bayern unter der Leitung des Komponisten im Juni 2019 in der Würzburger Musikhochschule. Die nächste Aufnahme bringt Musik des türkischen Komponisten und Dirigenten Ferit Tüzün. Wir hören Inspirationen für Orchester, überschrieben Isintila, Präludium, Tanz und Finale. Emmerich Smola dirigiert das SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern. Thank you. Der Türkei stammende Schüler von Karl Amadeus Hartmann, Ferit Tüzin, komponierte diese Inspirationen für Orchester unter dem Titel Isintila. Emmerich Smola dirigierte das SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern. Wir kommen zur letzten Aufnahme im heutigen Concerto Barbarese hier auf Bayern 2 und damit zu Glocken des Jenseits, Bells of Beyond, komponiert von Graham Waterhouse für Geige, Cello und Klavier. Der Komponist selbst ist am Cello zu hören. Klavier spielt Katharina Sellheim, Violine David Frühwirt. Thank you. Thank you. Thank you. Der 1962 in London geborene Wahlbayer Graham Waterhouse komponierte dieses Trio und spielte auch den Cello-Part Bells of Beyond, Glocken des Jenseits. Umrahmt wurde er vom Geiger David Frühwirth und von der Pianistin Katharina Sellheim.